Wenn Randy Thornhill mit seinem Parasitenmodell der Demokratisierung recht hat, war ein entscheidender Faktor für die progressive Revolution der 68er und der Hippies das Antibiotikum Penicillin, das nach Kriegsende flächendeckend im Westen eingesetzt wurde. Bald folgten Arzneien gegen Viren, Kleintiere, Parasiten und Pilzinfektionen. Nicht nur unverbindlicher Sex wurde so, nicht zuletzt durch die Antibabypille und die Verbreitung von Kondomen, deutlich risikoärmer, auch die Umgangsformen konnten sich lockern und der Austausch konnte sich internationalisieren. Die verbesserte Hygiene hat ebenfalls einen Teil zum Fortschritt beigetragen. Während es noch in den 50er Jahren unüblich war, mehr als einmal wöchentlich zu baden oder täglich die Unterwäsche zu wechseln, ist das heute mit einigen Abstrichen relativ gängig. Solange die Umwelt bedrohlich und infektiös erscheint, stellen Traditionalismus und Kollektivismus mit den konservativen Prinzipien Autorität, Loyalität und Reinheit eine erfolgreiche Strategie dar, die umso hinfälliger wird, je reiner und sicherer wir die Welt einschätzen. Eine sichere Umwelt bietet zwar einen guten Nährboden für die progressive Revolution, reicht allein aber nicht aus, denn auch Werte und Handlungsweisen müssen sich ändern. Dieser Wandel war nur möglich, weil viele Menschen sich und ihre Kinder zur Selbstkontrolle und zur Offenheit erzogen haben. Jemand muss damit angefangen haben, denn unser Leben ist inzwischen weit entfernt von der Moral unserer Großeltern. Das heißt aber auch, dass die Menschen irgendwann die universellen Prinzipien Fürsorge, Fairness und Freiheit überzeugender fanden, als das ihnen vertraute und damit näherliegende Stammesdenken. Der Wandel beruhte auf moralischer Einsicht, aber auch auf einer gelebten Offenheit.